Zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas und zum 84. Gründungstag der Heroischen Koreanischen Volksarmee gab es in der bulgarischen Kim-Il-Sung-ismus-Kim-Jong-ilismus-Studentengruppe und in der peruanischen Studentengesellschaft für die revolutionäre Tätigkeit der Genossen Kim Jong-suk Festmeetings, im antiimperialistischen Forum Deutschlands ein Symposium und in der Arbeiterpartei Ungarns und in der slowenisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Vorträge. Die Arbeiterpartei Ungarns und die slowenisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft brachten zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas auch Beiträge ins Internet.